Einmal eingefangen, soll der junge Deutsche, der das germanische Kolleg besucht hat, zeitlebens an hervorragender Stelle Mitstreiter im Heere des Jesuitengenerals sein. Die Bischöfe Deutschlands stellen für dieses Kolleg jährlich eine bestimmte Anzahl deutscher Jünglinge als Rekruten. Nach 6 bis 9 Jahren kehren sie als Doktoren der Theologie und Philologie und versehen mit allen Priesterweihen nach Deutschland zurück, um dann innerhalb der Weltgeistlichkeit der Diözesen, dank dem Rufe, den das germanische Kolleg in der gesamten römischen Kirche genießt, gleich von Anfang an eine bevorzugte Stellung einzunehmen und später zu den höchsten Würdenstellen der Kirche emporzusteigen. Hier sind sie von besonderem Nutzen für den Kampf des Jesuitengenerals. Es strahlt von ihnen in Kirche und Laienwelt ein besonders eindringlicher jesuitischer Kampfgeist gegen Ketzer und Heiden aus. Dem Jesuitengeneral hörig, in dem Jesuitenorden Gott sehend, sind sie eidlich verpflichtet, das verborgene Gift der Ketzerei überall, auch innerhalb der römischen Kirche und Geistlichkeit, das heißt jede Auflehnung gegen die Jesuiten-Tyrannis, zu entdecken. Heute, wo die Kirche vollständig in jesuitischen Händen ist, werden die einzelnen Zöglinge des germanischen Kollegs vielleicht nicht mehr so bedeutungsvolle Streiter für den Jesuitengeneral sein, weil sie nicht mehr so viel Ketzerei innerhalb der römischen Kirche erschnüffeln können. Dafür sind sie aber besonders geeignete Führer auf dem Boden politischen Kampfes des Jesuitengenerals, zum Beispiel als Führer der römischen Parteien Deutschlands und Deutsch-Österreichs. Hier findet die Erziehung aller Weltgeistlichkeit der römischen Kirche, ob sie nun in Rom selbst oder in anderen Kollegien des Ordens, ob in den Priesterseminaren der Bischöfe oder des Redemptoristenordens oder auf Universitäten oder sonst wo immer ausgebildet wird, ganz im gleichen Sinne, nämlich nur noch nach jesuitischem Schema und damit im Gehorsam zum schwarzen Papste statt, ohne dass der einzelne Geistliche es ahnt, bis zu welchem Grade dies der Fall ist. Die völlige Jesuiten-Tyrannis über die Weltgeistlichkeit schilderte der Katholik Henry Martin schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit den Worten, Zitat, »Die Geistlichkeit ist in ihrer Wirksamkeit nur noch eine Maschine mit 40.000 Armen, welche ihre Häupter richten, gegen wen die Jesuiten wollen, denn diese Häupter selbst stehen unter dem Einfluss der jesuitischen Kongregation.« Zitat Ende. Für unsere Darstellung ist es auch deshalb, schon des Raumes halber, entbehrlich, die einzelnen Phasen des Kampfes des Jesuitengenerals um die Ausbildung der Weltgeistlichkeit zu schildern, so ungemein bedeutungsvoll auch dieser Kampf ist. Nach dem Vorbild des germanischen Kollegs wurden in Deutschland und anderen Ländern Jesuitenkollegien gegründet, sowohl für den Nachwuchs des Ordens als auch, und darin liegt ihre noch größere Bedeutung, für die Heranbildung weltlicher Führer für das jesuitische Kriegsheer. Wie nach jesuitischer Ansicht der Jesuitenorden und die römische Kirche übernational sind und die geistlichen Mitglieder des jesuitischen Kriegsheeres in dieser Anschauung aufgezogen werden, so müssen auch dem weltlichen Offizierskorps und dem weltlichen Kriegsheer solche Anschauungen eingeimpft werden. Zitat: Es soll nicht erlaubt sein, Noviziate, Kollegien oder Seminarien der unsrigen nur aus der eigenen Nation zu besetzen. Es sei geratener, nach der überall in der Gesellschaft Jesu eingeführten Gewohnheit, aus anderen Nationalitäten einige beizumischen, damit nicht zum großen Schaden der Gesellschaft der Unterschied der Nationalitäten allmählich sich einbürgere. Es sei auch nicht erlaubt, dass in denjenigen Städten, in denen die Gesellschaft Jesu ihre eigenen Kollegien und Studienhäuser habe, Professoren der Theologie, Philosophie oder der humanistischen Studien nur aus der betreffenden Nationalität genommen werden und noch weniger die oberen, weil dies im offenen Widerspruch mit den Gewohnheiten der Gesellschaft Jesu steht. Zitat Ende. So sagt die Generalkongregation des Ordens in Bezug auf Ordenshäuser. Diese Grundsätze gelten aber auch für alle die Kollegien, in denen er neben seinem eigenen Nachwuchs den Nachwuchs für das weltliche Offizierkorps seines Kriegsheeres heranbildet. Die Schulordnung der Jesuiten, die Ratio Studiorum, nach der die jungen Aspiranten für die weltliche Führerschar dieses Kriegsheeres ausgebildet werden, ist alt und steht unter denselben Grundgesetzen der Unveränderlichkeit wie der ganze Orden. Sie stammt aus dem Jahre 1591 und wurde 1832 mit ganz unwesentlichen Änderungen von Neuem als gültig erklärt. Gemäß dem überstaatlichen Charakter des Jesuitenordens gilt diese veraltete Studienordnung für ihre Anstalten in allen Völkern. Sie will und darf also auch nicht irgendwelche völkische Eigenart berücksichtigen, ja sie vernachlässigt ausdrücklich die Muttersprache und erst recht die Volksgeschichte. Wenn auch Staaten heute für die Zulassung zu bestimmten Berufen eine Ergänzung der Schulbildung fordern, so ändert dies doch an der Grundlage dessen, was der Jugend in diesen Anstalten mit auf den Weg gegeben wird, nichts.